ein deutsches Märchen. Die magischen Geschenke. Es war einmal ein armer Bauer namens Ron, der in einem winzigen Dorf mit seiner Mutter lebte. Das Geld ging zur Neige und so beschloss er, in ein größeres Nachbardorf zu gehen, um Arbeit zu suchen. Seine Mutter gab ihm 3 Stück Brot zum Mittagessen mit. Nimm das und bitte sei vorsichtig und pass auf dich auf, mein Sohn. Keine Sorge, Mutter. Ich werde bald Arbeit finden und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Ron ging stundenlang durch den Wald. Als es dämmerte, war er müde und hungrig. Also beschloss er, sich im Wald auszuruhen. Er fand eine riesige Eiche und setzte sich auf einen Ast, um sich vor Tieren zu schützen. Aber plötzlich erschienen vor ihm 3 Schwäne aus dem dahinterliegenden See. Als sie an Land kamen, wurden sie zu Engeln. Ron sah ihnen fasziniert zu. Einer der Engel sah ihn und zeigte auf ihn. Seht mal, ein Mensch! Ein Mensch sollte uns nicht sehen. Aber er muss ein wirklich guter Mensch sein, denn nur gute Menschen können unser Licht ertragen. Was machst du in diesem Wald um diese Zeit in der Nacht, Mensch? Ich verließ mein Zuhause, um in einem benachbarten Dorf Arbeit zu finden. Wenn du das Haus verlassen musstest, um Arbeit zu finden, musst du in großer Not sein. Hier, nimm das. Wo immer du diesen Zweig platzierst, entsteht ein Haus. Dieses Haus wird alles haben, was ein Mann brauchen kann. Betten zum Schlafen, Kleidung im Schrank, Essen auf dem Tisch, Geld in der Tasche, alles. Danke. Ich danke euch vielmals. Jetzt musst du diesen Ort verlassen, denn wir Engel dürfen nicht lange mit Menschen sprechen. Sicherlich. Mit eurem Geschenk kann ich es mir überall bequem machen. Danke sehr. So verließ Ron den Ort und ging durch den Wald. Plötzlich, als die Nacht hereinbrach, gab es großen Donner und Blitze und es begann zu regnen. Ron war im Begriff, den Ast auf den Boden zu legen, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Jemand zitterte. Ron ging in die Richtung und sah eine Familie, die im Regen zitterte. Was ist passiert? Warum seid ihr alle so im Regen draußen? Unser Haus wurde durch einen Blitz zerstört und jetzt haben wir keinen Platz mehr zum Leben. Wir sind arm und haben kein Geld, um ein neues Haus zu bauen. Meine Kinder werden verhungern. Sie brauchen es mehr als ich. Hier, nehmt dies. Es wird alle eure Probleme lösen. Ich danke dir. Wie können wir jemals deine Güte zurückzahlen? Lasst mich einfach hier übernachten. Am Morgen werde ich aufbrechen. Du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Ron verließ das Haus am Morgen und machte sich wieder auf den Weg, um nach Arbeit zu suchen. Er ging den ganzen Tag im Wald spazieren und beschloss, sich nachts auszuruhen. Diesmal fand er eine kleine Höhle auf dem Hügel und beschloss, dort zu übernachten. Gerade als er im Begriff war, zu schlafen, sah er wieder das gleiche seltsame Licht am Himmel. Die Schwäne landeten vor ihm und verwandelten sich wieder in Engel. Einer der Engel sah ihn. Derselbe Mensch, nochmal! Verfolgst du uns etwa? Und was machst du überhaupt hier? Haben wir dir gestern Abend nicht ein Zuhause gegeben? Warum bist du dann im Wald? Oh, ich habe das magische Zuhause anderen gegeben. Und Ron erzählte den Engeln alles, was sich in der vergangenen Nacht zugetragen hatte. Seht ihr? Ich gehe immer noch in ein anderes Dorf, um nach Arbeit zu suchen. Nun, was du gestern Abend getan hast, war freundlich und auch dumm. Wir können dir aber nicht wieder etwas so Großartiges wie das magische Haus geben. Aber wir können dir dies geben. Eine Platte, die dich nie wieder hungrig machen wird. Sie wird alle Speisen erstellen, die du willst. Und für wie viele Menschen du willst. Nimm sie und diesmal behalte sie bei dir. Gib sie nicht weg. Und jetzt verlasse bitte diesen Ort. Ich danke euch vielmals. Ich werde euch sofort verlassen. Ron ging durch den Wald, kam bald in ein kleines Dorf in der Mitte. Plötzlich sah er einen alten Mann mit einem Bündel Gras auf dem Kopf laufen. Der Mann war so alt und schwach, dass er fast durch das Gewicht des Bündels hinfiel. Ron half ihm. Onkel, du solltest in deinem Alter nicht so viel Gewicht tragen. Lass mich dir helfen. Der Mann brachte Ron zu sich nach Hause in den Weiler, wo Ron das Bündel aufbewahrte. Ich danke dir so sehr, Sohn. Du warst eine so große Hilfe. Onkel, warum arbeitest du so hart? Hast du niemanden, der dir hilft? Meine Frau und ich leben allein. Wenn ich nicht arbeite, wie werde ich dann genug Geld verdienen, um Brot zu kaufen? Er ist alt und schwach. Alles, was er schaffen kann, ist etwas Gras zu schneiden. Aber selbst das wird jetzt immer schwieriger werden. Es sieht so aus, als hättest du seit Tagen nicht gut gegessen. Kein Wunder, dass du so schwach bist. Nimm das hier, Onkel. Das wird euch so viel Nahrung produzieren, wie ihr wollt. Egal, was ihr wollt. Und nach Herzenslust essen und wieder stark werden. Aber das gehört doch dir. Wir können es nicht nehmen. Du brauchst es mehr als ich. Ich bin noch jung und stark. Ich kann leicht Arbeit finden. Behalte es bei dir. Lass mich einfach heute Nacht hierbleiben und lass uns zusammen essen. So bat Ron die Platte, ihnen heiße Suppe, Gemüseeintopf und Obstkuchen zu geben. Und alle drei teilten sich glücklich die Mahlzeit. Am nächsten Morgen packte ihm die alte Frau etwas Essen für den Tag ein und Ron ging wieder in den Wald. Er lief den ganzen Tag. Nachts fand er eine kleine Mulde in einem Baum, die groß genug war, dass er sich hineinlegen konnte. Sobald er sich hinlegte, sah er wieder das gleiche Licht am Himmel. Die Schwäne landeten und wurden zu Engeln. Du? Nochmal? Was machst du jetzt hier? Haben wir dir nicht gestern eine Platte gegeben, die Essen produzieren kann? Bitte sag bloß nicht, dass du sie verschenkt hast. Doch, das habe ich. Das alte Paar brauchte sie mehr als ich. Und Ron erzählte ihnen alles über das Paar, das er in der Nacht getroffen hatte. Pah! Was geben wir dir jetzt? Es ist okay. Ihr müsst mir nichts geben. Das müssen wir, wann immer wir einen Menschen begegnen, der unser Licht ertragen kann. Aber denk daran, das wird unser letztes Geschenk sein. Nimm diese Schuhe. Sie werden dich umgehend an jeden Ort bringen, den du willst. Oh, die werden sehr nützlich sein. Bitte nimm das und verlasse diesen Ort und behalte dieses eine Geschenk für dich. Ich danke euch. So trug Ron die Schuhe und wünschte sich, das nächste Dorf zu erreichen. Sofort verschwand er aus dem Wald und erschien im nächsten Dorf, in der Nähe eines Gasthauses. Ron beschloss, die Nacht dort zu verbringen. Als er im Gasthaus speiste, wurde er von einem anderen Reisenden begleitet. Kann ich mich dir anschließen? Überhaupt nicht. Komm. Ich bin John. Wie heißt denn du? Und woher kommst du? Ich bin Ron. Und ich bin hierher gekommen, um Arbeit zu finden. Und du? Ah, ich habe die letzten 5 Jahre hart gearbeitet, weit weg von zu Hause und kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Tatsächlich setze ich meine Reise unmittelbar nach dem Abendessen fort. Du reist in der Nacht? Du weißt nicht, wie es ist, sein Zuhause zu vermissen, Ron. Mein Sohn muss auf mich warten. Ich wäre 2 Tage früher angekommen, wenn es nicht den Regen und die Stürme gegeben hätte. Sieht so aus, als würde es heute Abend auch regnen. Ist mir egal. Ich gehe nach Hause. Komm mit mir. trag diese. Warum? Diese Schuhe werden dich in einem Moment nach Hause bringen. Ich habe es nicht wirklich eilig. Du brauchst sie mehr als ich. Also zog John die Schuhe an und verschwand sofort nach Hause. Am nächsten Morgen ging Ron durch das Dorf auf Arbeitssuche, fand aber keine. Nachts kehrte er in das Gasthaus zurück. Er ging in sein Zimmer und schlief ein. Als er das gleiche seltsame Licht sah, wieder die Schwäne und die Engel. Du folgst uns definitiv. Nein, tue ich nicht. Sieht so aus, als hätten die Schuhe dich sofort hierher gebracht. Aber warum bist du dann noch hier in diesem Gasthaus? Du kannst zurück nach Hause gehen und jeden Tag sofort zur Arbeit hier sein. Du hast doch noch die Schuhe, oder? Nein. Ron erzählte ihnen alles über den Reisenden. Wir haben dir nichts mehr zu geben. Das ist schon okay. Wir können dir unsere Geschenke von all den anderen zurückholen, wenn du das so willst. Denk nach, wenn du nach dem Haus fragst, wirst du nie wieder arbeiten müssen. Du kannst glücklich bei deiner Mutter bleiben. Oder wenn du die Platte zurücknimmst, werden du und deine Mutter das schönste Essen der Welt haben. Und du wirst nicht gezwungen sein, so hart zu arbeiten. Und mit den Schuhen kannst du im Handumdrehen zwischen Haus und Arbeit reisen. Welches Geschenk sollen wir für dich zurückbekommen? Keines von ihnen. All die Menschen, denen ich diese Geschenke gab, brauchen sie mehr als ich. Ich bin sehr zufrieden damit, so zu sein, wie ich bin. Jung, stark und arbeitsfähig. Wie du willst. Die Engel verschwanden und Ron schlief ein. Am nächsten Morgen, als Ron erwachte, Wach auf, Sohn! Mutter, was machst du hier? Schau, was hier passiert ist, Sohn. Was ist das? Unser Haus verwandelte sich plötzlich in diese Villa. Wie? Plötzlich flog ein Schwan durch das Fenster und ließ eine kleine Schriftrolle auf Rons Schoß fallen. Ron öffnete sie und las. Wir haben dich nur getestet, Ron. Ja, die Menschen, denen du deine Geschenke gegeben hast, brauchten sie mehr als du. Sie brauchten sie, aber wegen deiner Freundlichkeit und Großzügigkeit hast du sie verdient. Unterzeichnet deine Freunde, die Engel. So lebten Ron und seine Mutter für den Rest ihres Lebens glücklich und im Luxus. Vergaßen aber nie, freundlich zu sein und ihr Glück mit allen um sie herum zu teilen.